der Schuhdunkel höher, halb vor der Strampe. Und die Leute noch an den ganzen Tag schon da. Endlich bin ich ganz allein, da fangt die schöne Zeit erst an. Schaut auf den See, ist ganz glatt und wunderschön. Auf einmal hinkt mein Kopf aus dem Wasser, da schwimmt eine rumeinander. Jetzt ist sie da, dunkle Haut und schwarze Haare. Außer ihrem roten Hosel hat sie gar nichts so. Auf nein ins Wasser, kalt und klar, um mich wunderbar, wie im Traum lass ich mich treiben, wie wenn ich ein Fischerl war. Wie der Trauchstüttel, ich mich erstmal ausspür, den Blick zu mir um, schaust mich auch ganz offen mit einem frechen Grinsen. Jetzt bist du da, hast meine Lederhosen da, schaut so aus, als ich bei dir nicht viel Zeit vertan.